Mittagspause, Frühstück, Lunch Break. Hört uns denn jemand nun endlich? Ja, schönen guten Tag in der Sendung Mittagspause hier im Programm von Radio Plau. Am heutigen Montag, dem 24. August, ist es genau um 12 Uhr. Wir hören heute einige Kurznachrichten, zum Beispiel bei einer Kundgebung, einer Demonstration des Aktionsnetzwerkes Leipzig nimmt Platz in Krimma, dann über die Situation in Belarus noch etwas und über den gestrigen Erdüberlastungstag, was das überhaupt für ein Tag ist. Gewesen ist dann noch über eine Hausbesetzung in der Ludwigstraße 71 in Neuschönefeld und noch Musik natürlich auch. Wir hören da erstmal eine neue Veröffentlichung der Gruppe ÖPNV, die ist gerade jetzt im August rausgekommen und davon hören wir das Stück Neonlicht. Aktionsnetzwerk Leipzig nimmt Platz, ruft am 28. August zur Anreise nach Krimma auf, wo sich Björn Höcke und Andreas Kalbitz angekündigt haben. Diese Vertreter des ultrarechten Flügels der AfD wollen da nämlich auf dem Marktplatz in Krimma auftreten. Aus Leipzig gibt es eine gemeinsame Anreise nach Krimma und der Treffpunkt wäre da am 28. August 16.50 Uhr am Querbahnsteig im Hauptbahnhof am Gleis 19. Näheres dazu auf der Internetseite des Bündnisses Leipzig nimmt Platz und das findet ihr unter platznehmen.de im Internet. In Belarus, Weißrussland, hat die Opposition zum Start in die neue Arbeitswoche zu Streiks in den Staatsbetrieben gegen Präsident Alexander Lukaschenka aufgerufen. Der Koordinierungsrat der Opposition in Belarus verlangt seinen Rücktritt. Lukaschenko hat auch selbst den Gouverneur in der Region Krasno im Westen des Landes angewiesen, heute die bestreikten Betriebe komplett zu schließen. Dort ist nämlich die Opposition besonders stark. Proteste gab es in allen Landesteilen und in allen größeren Städten. Die Menschen sollten erst einmal abkühlen, hatte der 65-jährige Lukaschenko am Samstag beim Besuch in der Region Krasno gesagt. Der Staatschef droht inzwischen allen, die sich gegen ihn stellen, mit dem Verlust des Arbeitsplatzes und der Existenz. Der wegen Vorwürfen beispiellosen Wahlbetrugs unter Druck geratene Politiker will stärker gegen die Opposition vorgehen jetzt. Unklar ist, ob es zu neuer Polizeigewalt oder sogar dem angedrohten möglichen Einsatz des Militärs kommen wird, um die Proteste zu unterdrücken. Bei neuen Massenprotesten der Opposition blieb die Lage am Sonntag erstmal friedlich. Das Aufgebot an Sicherheitskräften war aber deutlich stärker als am Sonntag vor einer Woche. Der als letzter Diktator Europas verschriene Lukaschenko zeigte sich am Sonntag in seinem Präsidentenpalast mit Waffe in der Hand, mit einer Kalaschnikow-Maschinenpistole, aber wohl ohne Magazin da drin. Er hat seinen Gegnern stets angedroht, sich notfalls mit Gewalt nach 26 Jahren seine sechste Amtszeit zu sichern. Und er hatte sich bei der Präsidentenwahl am 9. August zum Sieger erklären lassen mit 80% der Stimmen. Die EU hat das Ergebnis nicht anerkannt und der enge Verbündete Russland gratulierte allerdings zum Sieg. Eine Niederlage Lukaschenkos ist aus Sicht des russischen Außenministers Sergei Lavrov nicht erwiesen. Ohne die Anwesenheit unabhängiger internationaler Wahlbeobachter sei es schwierig, jemanden davon zu überzeugen, dass das Ergebnis gerade andersherum gewesen sein soll, sagte Lavrov bei einem Jugendforum am Sonntag. Die Opposition geht davon aus, dass die Fremdsprachenlehrerin Svetlana Tichanowskaja die Wahl gewonnen hat. Lavrov warf der Lukaschenko-Gegnerin Tichanowskaja vor, kein konstruktives Wahlprogramm gehabt zu haben. Es sei nicht auf eine nationale Verständigung ausgerichtet gewesen. Demnach habe sie den Austritt von Belarus aus der von Russland angeführten Eurasischen Wirtschaftsunion angestrebt, sowie aus dem Vertrag über kollektive Sicherheit, der im Fall eines Angriffs einen militärischen Beistand Russlands sichert. Der Koordinierungsrat der Opposition umfasst auch ehemalige Regierungsmitglieder und die Proteste in Belarus sind vielleicht auch vielschichtiger, als dass sie nur von einem Koordinierungsrat gelenkt werden könnten. Die Proteste bilden sich zum Beispiel auch in den sozialen Medien ab, zum Beispiel in dem Instagram-Kanal Nexta. Den könnt ihr sehen unter Nexta Live unterstrich oder findet man dann schon. Und steuern sich mit solchen Instrumenten spontaner, als es ein zentraler Koordinierungsrat vielleicht bestimmen könnte. Ja, weitere Nachrichten aus Leipzig selbst. Am Freitag, dem 21. August, wurde die Ludwigstraße 71 in Leipzig besetzt. Die Hausbesetzung im Leipziger Osten ist am Wochenende auch weitergegangen und versteht sich selbst als Teil einer gesellschaftlichen Auseinandersetzung um bezahlbares Wohnen. Bereits am Samstag meldeten sich die Aktivisten der Gruppe Leipzig Besetzen zu Wort. Wir würden uns freuen, wenn der Eigentümer oder die Eigentümerin auch den direkten Kontakt zu uns aufnehmen würde, hieß es von dieser Gruppe. Seit Beginn der Besetzung habe man Bereitschaft zur Verhandlung auf Augenhöhe signalisiert. Die ganze Nacht hätten sich Menschen vor dem Haus aufgehalten. Die Initiative nennt sich Initiative für selbstverwaltete Freiräume und die Rückeroberung des Lebens in der Stadt. Die Leipziger Polizei hat nach Rücksprache mit dem Eigentümer bislang nicht eingegriffen. Man habe den Eigentümer ermittelt, der nicht in der Stadt wohne, aber am kommenden Mittwoch kommen wolle, um mit den Besetzern zu reden, sagte eine Polizeisprecherin auf Anfrage. Bis dahin werde man das Objekt beobachten. Wir belassen das so, wie es momentan ist. Die CDU Leipzig verlangte dagegen ein sofortiges Ende der Aktion. Die Leipziger linke Stadträtin und Landtagsabgeordnete Juliane Nagel sprach sich für eine Legalisierung der Besetzung aus. Leerstand werde in der Regel zu teurem Wohnraum umgewandelt, den sich Menschen ohne und mit geringem Einkommen nicht leisten könnten. Auch der sogenannte spekulative Leerstand sei ein Problem und treibe Immobilienpreise nach oben. Mit der Aktion werde der Finger in diese Wunde gelegt. Ähnlich äußerte sich der Vorstandssprecher von Bündnis 90 Die Grünen, Matthias Jobke, in Leipzig. Das von den AktivistInnen vorgelegte Nutzungskonzept, bestehend aus selbstorganisierten Wohnformen für alle Generationen, Gemeinschaftsräumen und Gärten und Räumen für Bildungsarbeit, begrüßen wir sehr. Eigentum verpflichte und jahrelanger Leerstand von Wohnraum sei in der wachsenden Stadt nicht zu vermitteln. In unserer Gesellschaft muss immer Platz für politische Aktionen sein, die uns auf Missstände hinweisen, unterstrich Jobke. Ich hoffe, dass die Gespräche mit dem Besitzer positiv verlaufen und die Initiative ihr ambitioniertes Konzept verwirklichen kann. Ich erwarte, dass die Stadtverwaltung hier unterstützend zur Seite steht, gerade wenn es um die Entwicklung eines tragfähigen sozialen Projektes geht, hat wiederum Juliane Nagel von der Linken gesagt dazu. Sie halte Hausbesetzungen zu sozialen Zwecken und als Protest gegen Mietenwahn und Gentrifizierung für legitim. Besetzung von lange leerstehenden Gebäuden für gemeinnützige Zwecke sollten als positiver Beitrag für das Gemeinwesen grundsätzlich legalisiert werden. Am gestrigen Sonntag gab es eine Vollversammlung auf dem nahegelegenen Neustädter Markt. Näheres zum aktuellen Stand der Besetzung auf Twitter unter dem Hashtag Leipzig besetzen oder Luvi71. Ein Nutzungskonzept für das Haus ist auch einsehbar unter dem unter der Internetseite leipzigbesetzen.noblogs.org wäre das. Und da findet ihr das dann schon. Es steht nämlich ganz oben im Post vom 21. August, dass das unter Nutzungskonzept-Luwi-71 einzusehen. Seit dem Winter 1992 gibt es ja in Leipzig als Richtschnur der städtischen Behörden und der Polizeibehörden die sogenannte Leipziger Linie, die eine Verhandlungstaktik mit bestehenden Besetzungen und die sofortige Räumung von Neubesetzungen in Absprache mit den Eigentümern innerhalb von 24 Stunden vorsieht. Wie im konkreten Fall der Ludwigstraße 71 ist das aber immer vom Interesse der Hausbesitzer abhängig. Ja, soweit erstmal dazu. Wir hören jetzt erstmal noch Musik, nämlich von der Gruppe No Twist, die ebenfalls was Neues rausgebracht haben, nämlich eine EP unter dem Namen Ship. Und danach hört ihr noch einen Beitrag zum Erdüberlastungstag am 22. August, also am Samstag, der da von verschiedenen weltweiten Umweltinitiativen ausgerufen wurde. Da hören wir ein Gespräch. Global Footprint Network hat berechnet, dass es morgen soweit ist. Der Erdüberlastungstag ist da. Das bedeutet, ab morgen haben wir Menschen sozusagen das Guthaben unserer Erde aufgebraucht, also die biologischen Kapazitäten, die uns für dieses Jahr zur Verfügung gestanden werden, ausgereizt. Ich bin jetzt verbunden mit Christine Wenzel, Expertin für Nachhaltigkeit bei BUND. Frau Wenzel, was genau sind das denn für biologische Kapazitäten, die das Global Footprint Network sich da anschaut? Also was genau kann ich mir denn unter diesen Größen eigentlich vorstellen? Ja, guten Tag. Wir gehen für den Erdüberlastungstag von den natürlichen Ressourcen aus, die die Erde wieder erneuern kann, wie Sie gerade schon sagten. Das ist das Acker- und Weideland, sind Fischgründe, Wald und Holz. Und es ist aber auch das CO2, was wir in die Luft blasen, und das ist deutlich mehr, als die Atmosphäre aufnehmen kann. Also das heißt, das werden sich quasi so auf der einen Seite angeschaut, was die Erde uns so an Ressourcen zur Verfügung stellt, und auf der anderen Seite so unser Konsum quasi davon, wenn ich das richtig verstanden habe. Genau. Man guckt immer von zwei Seiten. Es sind zum einen die Ressourcen, die die Erde zur Verfügung stellt, und zum anderen das, was sie aufnehmen kann an dem, was wir an Emissionen und Müll produzieren. Wenn wir uns jetzt quasi dann die restlichen 4 Monate dieses Jahres auf Pump lebend befinden, also wenn wir jetzt halt unser Guthaben quasi aufgebraucht haben, was bedeutet das denn konkret? Das bedeutet, und es zeigt sich ja auch schon seit einigen Jahren, dass wir die Grenzen unseres Planeten überschreiten, und das macht sich eben in Folgen bemerkbar. Also ich sag mal, um was es sich da in Deutschland vor allen Dingen handelt. Es ist einen ganz großen Anteil der Übernutzung macht bei uns der zu hohe CO2-Ausstoß aus. Der ist zurückzuführen auf einen viel zu hohen Energieverbrauch, auf unsere viel zu hohen Emissionen im Verkehr, die seit 1990 nicht zurückgegangen sind. Die gehen zum Großteil auf das Konto auch der industriellen Landwirtschaft. Und relevant ist auch, wie wir mit unseren Böden umgehen. Also der tägliche neue Flächenverbrauch ist in Deutschland auch einfach immer noch zu hoch. Und was sich jetzt eben bemerkbar macht, und daran sieht man das, dass wir auf Pump leben und dass eigentlich die Ressourcen längst aufgebraucht sind, das macht sich bemerkbar in den Folgen unter anderem des Klimawandels, die jetzt schon so sichtbar sind weltweit, aber eben auch in Deutschland mit dem Hitzesommer, mit brennenden Wäldern, die sich kaum mehr löschen lassen, mit Starkwetterereignissen, wie wir sie vor allen Dingen letztes Jahr erlebt haben. Und so weiter. Jetzt scheint aber ja vielleicht auch gerade, weil der Klimawandel nun doch schon so deutlich spürbar ist, so das Thema Klima- und Umweltschutz so gerade in den letzten Jahren doch irgendwie präsenter zu sein oder auch auf politischer Ebene irgendwie mehr in den Fokus gerückt zu sein. Merkt man das dann schon auch bei diesem Erdüberlastungstag? Also leider hat sich das eben doch noch nicht in konkreter politischer Aktion gezeigt, dass das Thema Klima da höhere Aufmerksamkeit hat. Also die Ziele, die wir anstreben in Deutschland, aber auch mit der Europäischen Union, sind nach wie vor zu niedrig, die Minderungsziele. Der Ausbau der erneuerbaren Energien schreitet nicht konsequent genug voran. Auch das Thema Energiesparen steht lang noch nicht so auf der Agenda. Im Zuge des Konjunkturprogramms sind zwar Gelder für den Klimaschutz bereitgestellt worden, aber nicht genug. Also da ist noch viel zu tun. Nun hat man gesehen, habe ich gelesen, dass dieser Erdüberlastungstag eigentlich im Vergleich zum letzten Jahr um 3 Wochen nach hinten gerückt ist. Also jetzt sind wir im August und ich glaube, im letzten Jahr war er im Juli. Ende Juli, richtig. Jetzt lag aber ja während des Corona-Lockdowns eigentlich an sehr vielen Stellen der Erde so die Industrie und Wirtschaft für immerhin ja rund 3 Monate eigentlich brach. Und mir scheinen eigentlich diese 3 Wochen im Ausgleich dafür relativ wenig zu sein. Wie realistisch ist das denn eigentlich, dass wir das schaffen können, überhaupt so ressourcenschonend zu handeln, dass wir am Ende auf quasi kein Minus kommen? Ich glaube, es bleibt uns nichts anderes übrig. Weil die Folgen von Klimakrise und Ressourcennotstand, auch vom Verlust der Artenvielfalt, sind drastisch. Also wir haben ja in der Corona-Krise gesehen, das hatte ja Folgen, die waren auch für uns Menschen im ganz konkreten privaten Bereich, das war ja vorher kaum vorstellbar. Und ich denke, dass, wie aktuell auch die Schülerinnen und Aktivistinnen sagen, die Klimakrise muss endlich auch als eine solche Krise behandelt werden und mit der gleichen Dringlichkeit und der gleichen Konsequenz von der Politik behandelt werden. Und insofern, ja, Sie haben recht, es ist wirklich viel zu tun und man muss gucken, wie es schaffbar ist. Aber es bleibt uns nichts anderes übrig, als A, konsequente Politik zu machen und B, erste Schritte wirklich zu gehen. Ich hätte ein Beispiel. Mhm. An dem ich das kurz ausführen könnte, ist der Flugverkehr. Der ist ja tatsächlich etwas, was in diesen 3 Monaten kam, der nahezu zum Erliegen weltweit. Und ich glaube, dass das auch einen Großteil ausmacht. Also tatsächlich haben wir 15% weniger CO2-Emissionen in dieser Zeit. Und das hat also ein wesentlicher Beitrag dazu, dass der Tag jetzt so nach hinten gerutscht ist. Und Das wäre ja jetzt ein Anlass, mal zu gucken, geht es denn vielleicht auch tatsächlich mit weniger Fliegen? Was wäre möglich? Müssen die Kurzstreckenflüge innerhalb Deutschlands, wo man die Reise in der gleichen Zeit auch mit dem Zug machen könnte, müssen die wirklich sein? Was ist mit den Inlandsflügen in Deutschland? Müssen die wirklich sein? Was ist mit innereuropäischen Flügen? Was ist mit Billigflügen? Wie müsste die Bahn ausgebaut werden und gleichzeitig auch die Lokführer müssen fair bezahlt werden, die Bedingungen für die Fahrgäste müssen stimmen. Wie müsste die Bahn so ausgebaut werden, dass sie tatsächlich eine attraktive Alternative ist? Das heißt, Sie sehen durchaus auch in der Corona-Krise eigentlich auch eine Chance für quasi einen Neuanfang hinsichtlich einer klimagerechteren Politik und Wirtschaft? Wenn Sie so wollen, liegt darin tatsächlich auch eine Chance. Also zu sehen, es sind ja auch nicht wenige Menschen, die gemerkt haben, was ihnen wichtig ist, dass es mit weniger Konsumieren tatsächlich auch geht, dass bei allen Schwierigkeiten, die entstanden sind mit Schulkindern zu Hause und Beruf von zu Hause und das alles gut zu managen, bei allen Schwierigkeiten, die entstanden sind für Menschen, die in finanzielle Not geraten sind, haben sicherlich manche auch Zeit Wohlstand erlebt, haben Natur anders erlebt, haben die Städte Fahrradwege verbreitert und da müsste definitiv auch positiv dran angeknüpft werden. Sie haben jetzt schon immer wieder konkrete Forderungen eigentlich an die Politik auch formuliert und auch formuliert, dass es eigentlich nicht reicht, nette Worte zu sagen und nette Ziele zu formulieren, wenn sie dann schlussendlich nicht eingehalten werden. Jetzt wurden vor 5 Jahren 17 Nachhaltigkeitsziele von den Vereinten Nationen festgesetzt, die jetzt bis 2030 erstrebt werden sollen. Darunter fallen dann zum Beispiel so Maßnahmen zum Klimaschutz, aber auch verantwortungsvolle Konsum- und Produktionsmuster, aber auch weniger Ungleichheit oder keine Armut, was ja auch wieder, finde ich, sehr deutlich zeigt, wie Klimaschutz und auch soziale Gerechtigkeit zusammenhängen. Wie ist denn da so gerade die Lage in Deutschland? Also wie schätzen Sie das ein? Wie erfolgreich wird Deutschland diese Ziele in Zukunft umsetzen können? Wir finden es enorm wichtig, dass Deutschland voranschreitet, dass wir ein Vorreiterland werden und diese Ziele tatsächlich erreichen. Denn wer, wenn nicht wir als hochentwickelte Industrienation, kann zeigen, dass das geht. Allerdings steht Deutschland tatsächlich in wichtigen Zielen nicht gut da. Also haben wir im Bereich zum Beispiel Ungleichheit, hat sich die Ungleichheit zwischen Arm und Reich innerhalb Deutschlands weiter verstärkt. Im Bereich der erneuerbaren Energien ist der Ausbau ausgebremst. Die Klimaziele, wir erreichen jetzt das 2020-Ziel, aber ja auch nur dank des geringeren Verbrauchs während Corona. Und wir haben viel zu wenig ehrgeizige Ziele für 2030, 40 und 50. Also wir haben tatsächlich auch in Deutschland großen Nachholbedarf. Ein Punkt, der dabei auch wichtig ist, sind die Auswirkungen unserer Politik weltweit gesehen. Also zum Beispiel hat unsere industrielle Landwirtschaft eben Auswirkungen auf Entwicklungsländer oder auf Länder in Brasilien, wo wir auf großen Flächen Soja anbauen, der dann gilt als Futtermittel für die Tiere in der Massentierhaltung hierzulande. Das sind wirklich dramatisch große Flächen und für die wird einerseits dort Regenwald abgeholzt und auf der anderen Seite haben dann die bäuerlichen Betriebe dort vor Ort verlieren ihre Flächen. Und insofern leisten wir damit keinen guten Beitrag zu dem Ziel Nummer 2, kein Hunger in der Welt. Nun habe ich auch gelesen, dass Deutschland eigentlich quasi 3 Erden pro Jahr verbraucht, also dass man eigentlich 3 Erden bräuchte, für den Verbrauch von Deutschland. Das ist jetzt mehr als China zum Beispiel verbraucht und fast schon doppelt so viel wie der weltweite Durchschnitt. Sind die Punkte, die Sie jetzt erwähnt haben, auch die Deutschland schlussendlich so schlecht eigentlich dastehen lassen? Oder was sehen Sie so als die wichtigsten Hebel, an denen Deutschland arbeiten müsste, um eigentlich besser dazustehen im Punkto Klimaschutz? Also tatsächlich, wir leben auf zu großem Fuß. Wenn alle Menschen so leben würden wie wir, dann würden wir 3 Erden verbrauchen und dann wäre sozusagen die Vorratskammer, die für ein Jahr gefüllt war, schon im Anfang Mai wären die Vorräte aufgebraucht. Und das ist natürlich viel zu früh, denn von was würden wir von Mai bis Dezember dann leben? Und insofern müssen wir einerseits unseren Verbrauch hierzulande drosseln und andererseits aber verantwortlich umgehen weltweit. Und da sind die zentralen Hebel schon ganz klar der Verkehrssektor, das angesprochene Thema Fliegen und aber eben auch die industrielle Landwirtschaft und auch der viel zu hohe Fleischkonsum, denn würden wir viel weniger und dafür wirklich gehaltenen Tieren konsumieren, also so viel, wie die Tiere auch hierzulande, wie sie sich hier ernähren können, wir sagen immer, das Tier an die Fläche binden. Mhm. Also so viel Fläche, wie für ein Tier hier in diesem Land zur Verfügung steht. So viele Tiere können wir uns halten. Mhm. Und alles Weitere geht einfach auf Kosten von anderen mit den Futtermitteln, die in anderen Teilen der Welt angebaut werden. Das sind die zentralen Hebel. Verkehrssektor, Landwirtschaft, klar, auch Energieverbrauch, Ressourcenverbrauch ist viel zu hoch. Sie haben jetzt auch schon vorhin die Vorreiterrolle von Deutschland angesprochen, beziehungsweise die Vorreiterrolle, die Deutschland eigentlich einnehmen sollte. Jetzt hat Deutschland ja auch die EU-Ratspräsidentschaft inne. Was erwarten Sie da eigentlich auch von der Bundesregierung diesbezüglich? Also ein konsequentes Eintreten für Nachhaltigkeit, für die UN-Nachhaltigkeitsziele, für eine sozial-ökologische Transformation ist ausgesprochen wichtig. Und dazu zählt auch eine andere Ressourcenpolitik. Da zählt zum Beispiel ein Recht auf Reparatur und die Reparierbarkeit von Geräten. Im Klimabereich sollte sich die Bundesregierung für ein deutlich ambitionierteres Klimaziel einsetzen, weil da schreitet die EU auch einfach weltweit voran, beziehungsweise muss die EU weltweit eine Vorbildrolle einnehmen. Yeah. Jetzt spreche ich mit Lili Claudi vom Aktionsbündnis Wald statt Asphalt. Schon in meiner Kindheit nämlich wurde hinter dem Haus meiner Eltern bei Kassel eine Bundesstraße gebaut, die damalige B3, die dann später in eine A49 umgewandelt wurde, so eine richtige Autobahn auf diesem Teilstück zwischen Kassel und Borken. Und als A49 soll sie auch schon lange weitergebaut werden, nämlich als eine Verbindung zwischen Kassel und Gießen sozusagen, wo sie dann auf die A5 münden soll. Dagegen gab es schon zahlreiche Proteste im Laufe der vergangenen sehr viele Jahre. Jetzt soll ein weiteres Teilstück ausgebaut werden und dafür der Dannenröder Forst teilweise gefällt werden. Wo liegt denn der Dannenröder Forst genau und was ist das für ein Wald? Also der Dannenröder Wald findet sich in Hessen ca. 30 Kilometer von Marburg entfernt und das ist ein relativ alter Wald, also mit 200 bis 300 Jahren alten Bäumen. Und das Besondere an ihm ist, dass es ein wirklich gesunder Mischwald ist, der auch gleichzeitig ein Wasserschutzgebiet ist. Das heißt, ganz viele Menschen profitieren bis ins Rhein-Main-Gebiet von diesem Wald, in dem sie ihr Trinkwasser von dort bekommen. Lebst du auch in der Nähe dieses Waldes oder wie bist du eigentlich an diesen Wald gekommen, an die Proteste dagegen? Ich wurde vor allem auf den Dannenröder Wald aufmerksam durch die Aktionstage, die es schon Ende Juni gab. Und seitdem habe ich mich sehr, sehr viel damit beschäftigt und beschäftige mich vor allem inzwischen durch Bündnisarbeit, aber auch durch andere Umweltorganisationen, die sich immer mehr dem Protest anschließen mit dem Wald. Also ist das auch so eine Verknüpfung von verschiedenen Protesten? Also es gibt ja schon seit einer Weile die Fridays for Future und ähnliche Proteste, die ja auch dann immer so auf Spezialgebiete fokussiert sind oder Ende Gelände zum Beispiel hier, die halt sehr stark auf diese Kohleproteste fokussiert sind. Und zeigt das dann sowas wie die Proteste dort, dass sich das auch verknüpfen lässt ganz gut, solche verschiedenartigen Umweltproteste? Ja, genau. Also man merkt immer mehr, dass alle Umweltorganisationen sich mit dem Dannenröder Wald auseinandersetzen. Es gab ja jetzt bereits das erste Bündnis Autokorrektur und jetzt gibt es auch ein Soli-Bündnis, das Wald statt Asphalt heißt, wo wirklich eigentlich alle großen Player des Umweltaktivismus in Deutschland vertreten sind. Denn die Rodung des Dannenröder Waldes ist einfach so ein Paradebeispiel für gescheiterte Verkehrspolitik und das ist einfach bundesweit relevant und deswegen schließen sich immer mehr Organisationen diesem Protest an. Vor allem der Waldbesetzung, die auch seit letztem Herbst ist. Der Protest wird immer größer. Kannst du diese Waldbesetzung kurz beschreiben, was da passiert? Genau, also seit Oktober letzten Jahres ist der Wald besetzt, denn zu dem Zeitpunkt sollte schon gerodet werden. Daraufhin gab es dort Sitzblockaden und dann wurden auch ganz schnell die ersten Baumhäuser errichtet und inzwischen wächst diese Besetzung immer mehr. Es kommen immer mehr Menschen vor Ort zu Besuch, bleiben auch zum Teil länger und es werden immer mehr Strukturen aufgebaut. Das heißt, die Menschen leben richtig im Wald, um ihn zu beschützen und vor der Zerstörung zu retten. Kannst du das Bündnis Wald statt Asphalt kurz vorstellen, aus welchen einzelnen Initiativen das so besteht? Das Wald statt Asphalt Bündnis hat sich quasi außerhalb des Waldes gebildet und ziemlich breit aufgestellt. Unter anderem sind Teil Sand im Getriebe, Fridays for Future, dann das Koala-Kollektiv, die Bürgerinitiative Keine A49, die vor Ort sehr aktiv ist, aber auch Ende Gelände, Aktion Schlagloch, aber auch Extinction Rebellion. Jetzt gab es ja auch bei Kiel, glaube ich, so Proteste gegen den Ausbau einer Autobahn oder einer Straße auf jeden Fall. Ist das für euch auch, seid ihr auch da verknüpft mit anderen Initiativen, die sich gegen den Ausbau von so Autobahnen engagieren, verknüpft? Also es findet natürlich ein Austausch statt. Man versucht sich so gut es geht einfach gegenseitig zu unterstützen. Aber momentan mit der anstehenden Räumung sind wir wirklich sehr fokussiert auf dem Danni und versuchen einfach bundesweit den Fokus erstmal auf diesen Wald zu setzen und dann versuchen wir natürlich nach und nach andere Wälder zu retten. Wie seid ihr denn so altersmäßig aufgestellt? Jetzt stellt man sich das so vor, ihr seid wahrscheinlich eine recht junge Gruppe oder so, aber wahrscheinlich machen da schon auch Menschen jeden Alters mit, oder? Seid ihr da sehr breit aufgestellt? Ja, absolut. Also das ist wirklich das Schöne. Am Dannenröder Wald sieht man, dass Klimaschutz wirklich für Jung und Alt ein Thema ist. Durch Fridays for Future sind sehr, sehr viele junge Menschen dabei, aber auch Menschen, die so um die 30 sind, durch die anderen Organisationen und natürlich durch die BI auch viele Menschen, die um die 50, 60 sind, die richtig tatkräftig versuchen, diesen Wald zu retten. Das heißt, dort arbeiten wirklich Jung und Alt zusammen. Ist das eigentlich in den Dörfern, die da angrenzen an den Dannenröder Forst, wie ist da die Stimmungslage? Also es gibt da ein einhelliges Bild, wahrscheinlich ja nicht, aber es gibt wahrscheinlich schon, da kannst du das beschreiben, wie die Stimmung so in den umgebenden Dörfern da ist? Ja, also man merkt schon, dass es verschiedene Meinungen dazu gibt. Das große Problem ist ja, dass durch diese kleinen Dörfer viele LKWs fahren und es einfach sehr laut ist. Und die Hoffnung ist, dass durch diese Autobahn dieser LKW-Verkehr reduziert wird. Allerdings gehen wir davon aus, dass es das Gegenteil wahrscheinlich eher eintreten wird. Also neue Straßen bringen einfach auch mehr Verkehr mit sich. Das heißt, wir wollen natürlich, haben alle im Prinzip das gleiche Ziel. Wir wollen den Lärm verringern und die Menschen entlasten. Aber wir möchten nicht, dass es auf Kosten eines Waldes geschieht, der wirklich von Bedeutsamkeit ist. Das heißt, die Position der Menschen, die für den Autobahnbau sind, ist nachzuvollziehen. Aber wir finden, das ist nicht der richtige Ansatz. Jetzt sind die Menschen in den Dörfern ja auch häufig darauf angewiesen, mit dem Auto da irgendwie wegzukommen. Glaubst du, man kann da auch was verbessern, den öffentlichen Nahverkehr für die Dörfer verbessern zum Beispiel? Ja, definitiv. Also es ist absolut nachvollziehbar, dass die Menschen in diesen Dörfern besser angeschlossen werden möchten. Dafür brauchen wir aber eine zukunftsfähige Verkehrswende und keine neue Autobahn. Und dementsprechend ist es notwendig, dass die Schienen mehr ausgebaut werden und das Ganze sozial-ökologisch vertretbar ist, damit alle Menschen langfristig davon profitieren und nicht jetzt Einzelne. Was ist da so geplant vom Bündnis aus? Gibt es da demnächst Aktionen oder Ähnliches? Wir haben als Auftaktveranstaltung am 21.08. bundesweit Aktionen. Das werden Demonstrationen sein, Kundgebungen, aber auch Soli, Baumhäuser oder Mahnwachen. Explizit wird es in Wiesbaden zum Beispiel eine 24-Stunden-Mahnwache vor dem Landtag hier in Hessen geben. Ansonsten wird vom 7. bis zum 11.09. eine Aktionswoche stattfinden, die in eine bundesweite Demo übergehen wird, die auch in Wiesbaden stattfinden wird. Und ansonsten versuchen wir auch gerade schon Konzepte zu entwickeln, wie möglichst viele Menschen zur Räumung ankommen können und dort auch gut versorgt werden. Na dann alles Gute für den Erhalt des Dannenröder Waldes. Ich bedanke mich sehr für das Gespräch bei Lilly Claudi vom Aktionsbündnis Wald statt Asphalt. Oder hast du noch abschließende Worte, Dinge, die wir jetzt noch vergessen haben vielleicht? Erstmal vielen Dank für das Gespräch. Ja, es ist einfach wichtig, dass immer mehr Menschen vom Danni mitbekommen und gezeigt wird, es darf nicht möglich sein, dass in Zeiten von Hitze- und Dürrejahren immer weiter Wälder für Autobahnen zerstört werden. Έχω αμολύσει τους τοίχους μου κι αλυτεύουνε. Μα είναι και κάτι φιλαράκια που με πιστεύουνε. Ένας που παίρνει το βραβείο της ντροπής της χώρας και κάνα δυο λουπαδόρι της κακιάς ώρας. Ένας hip hopper παλιός που τώρα δίνεται αλλιώς. Και κάτι κολλητοί μου που μ' ακούγανε έτσι κι αλλιώς. Ένας που μου βάζε φυτίλια όταν τα είχα παρατημένα. Και κάτι άλλοι που με πίστεψαν πιο πολύ κι από μένα. Οργανοπαίχτες που έκαναν νότες και μουσική τους ήχους μου. Και ένας λομπάπερ που έπιασα να ψιθυρίζει στίχους μου. Γενιά μου είχα μένει στη μεγάλη την πόλη. Στο καμπεθόνι, σερβιτόρι και μαγείρι όλοι. Κάτι τρελή φωτογράφη στη Σαλονίκη που την κρίση. Σε ένα φιλμ 35 mm έχουν κλείσει. Είναι πολλοί όλοι αυτοί που με πιστεύουν. Και δε φοβούνται οι στίχοι μου σαν αλυτεύουνε. Έχω αμολύσει τους στίχους μου και αλυτεύουνε. Και είναι και κάτι δικοί μου που με πιστεύουνε. Πιο πολύ κι από μένα κι οπότε τα έχω χαμένα. Πιο λόγια αγριεμένα και πιάνω πάλι την πένα. Έχω αμολύσει τους στίχους μου και αλυτεύουνε. Και έχω συντρόφους και φίλους να τους προσέχουνε. Τους κρατάνε στο χέρι ακονισμένο μαχαίρι. Κι ίσως ποιος ξέρει να φτάσαν και στα δικά σου τα μέρη. Έχω αμολύσει τους στίχους μου και αλυτεύουνε. Κι έχω και κάτι συντρόφους που με πιστεύουνε. Με βγάλανε στο σινεμά και στο θέατρο προσέχουνε. Ρόζα στην Αλεξανδρέπλα στο Βερολίνο, κόκκινη ρόζα. Είναι παντού, με τσιγκλάνε δεν μ' αφήνουν να ράξω. Απ' τη Μεγάλη Παναγιά ως τα Περάθου στην Άξο, στα Γιάννενα και στα Χανιά. Χειμώνα, καλοκαίρι, ακόμα και στο Μέχικο, σαν ταρτικό λιμέρι. Κι ύστερα πάνε πιο πέρα με τη βροχή τον αέρα. Δίνουνε μια κι ολογυρίζει, γυρίζει η ετούτη σφαίρα. Προχωράνε και πάνε, δεν έχουν έθνη και κάστε. Είναι τα σύντροφια μου, πρόσφυγες και μετανάστες. Σηκώσανε μπαϊράκι τον social του μπλουζάκι. Κι ούτε που ξέρω μέχρι που να φτάνει ένα στιχάκι. Και τα ρεφρέν και τα κουπλέ που ταξιδεύουνε. Έχω αμολύσει τους στίχους μου κι αλυτεύουνε. Και είναι και κάτι δική μου που με πιστεύουνε. Πιο πολύ κι από μένα, κι οπότε τα έχω χαμένα. Δυο λόγια αγριεμένα και πιάνω πάλι την πένα. Έχω αμολύσει τους τείχους μου καλυτεύουνε. Κι έχω συντρόφους και φίλους να τους προσέχουνε. Τους κρατάνε στο χέρι ακονισμένο μαχαίρι. Κι ίσως προσφέρει να φτάσαν και στα δικά σου τα μέρη. Ja, am Mittwoch, dem 19. August, haben deutsche Behörden die Festsetzung der Schiffe von Mare Liberum verfügt. Mare Liberum beobachtet die menschenrechtliche Situation für Flüchtende an der Seegrenze zwischen der Türkei und Griechenland. Eigentlich wollte der Verein am Donnerstag zu einer neuen Mission aufbrechen. Dem steht jetzt aber die Festhalteverfügung der Behörden gegenüber. Radio Coax hat sich mit Hanno Bruchmann von Mare Liberum über die aktuelle Situation und die Grundlage dieser gezielten Störung von zivilgesellschaftlichen Engagement im Mittelmeer unterhalten. Also wir haben vergangene Woche angekündigt, dass wir auslaufen wollen mit unseren Schiffen als Mare Liberum. Mare Liberum machen wir Menschenrechtsbeobachtung in der Ägäis. Wir hatten da bisher ein Schiff immer im Einsatz, die Mare Liberum, haben ein zweites Schiff, wollten wir jetzt in Einsatz nehmen, die Sebastian K., die in Licata auf Sizilien gerade noch liegt. Genau, wir haben angekündigt, mit beiden Schiffen auszulaufen. Und daraufhin haben wir gestern von der zuständigen Behörde die Mitteilung bekommen, dass wir nicht auslaufen dürfen. Wir haben sogenannte Festhalteverfügung für beide Schiffe bekommen, was uns de facto verbietet, überhaupt den Hafen zu verlassen. Also unsere Mission, das, was wir da eigentlich vorhaben, wird komplett verboten und das ganze Auslaufen der Schiffe wird verhindert, was darauf zurückgeht, dass aus dem Verkehrsministerium Anfang des Jahres eine Verordnungsänderung gab, der Schiffssicherheitsverordnung. Das hat Andreas Scheuer persönlich mitveranlasst. Und diese Schiffssicherheitsverordnung wurde dahingehend geändert, dass Schiffe dieser Größe, die bisher immer als Sportschiffe und Freizeitschiffe deklariert waren und demnach auch Sicherheitsstandards wie jetzt Angler oder kleine Forschungsunternehmen oder so auch erfüllen mussten, jetzt Auflagen der gewerblichen Schifffahrt erfüllen. Das heißt, es wird ein zusätzliches Schiffssicherheitszertifikat von uns verlangt. Es werden zusätzliche Anforderungen für eine professionelle Crew verlangt, die sonst wirklich auf Frachtern umgesetzt werden, die wahnsinnig teuer wären. Also automatische Feuerlöschanlagen, irgendwie zweite Kühlsystem im Motor. Das sind Sachen, die auf den meisten Schiffen überhaupt nur schwierig umsetzbar waren und wahnsinnig teuer. Auf unserem neuen Schiff, es ist ein Segelschiff, der Sebastian K., wäre es sogar völlig unmöglich, diese Sachen umzusetzen. Und uns ist überhaupt nicht einsichtig, warum jetzt dieses Schiff, wenn wir damit in die Ägäis fahren, um die Situation zu beobachten, wie sich die Küstenwachen da verhalten, zu beobachten, wie mit Geflüchteten umgegangen wird und damit dafür zu sorgen, hoffentlich, dass ein bisschen menschlicher mit den Leuten umgegangen wird, dass Geflüchtete auch ihre Rechte bekommen. De facto führt es aber dazu, dass wir eine Festhalteverfügung bekommen, denn die Behörde muss jetzt natürlich danach handeln. Wie gesagt, wir wollen trotzdem raus. Wir werden jetzt diese Festhalteverfügung Wir werden einen Eilantrag einreichen, damit wir so schnell wie möglich wieder rausfahren können mit unseren Schiffen. Und wir sagen auch, diese Verordnungsänderung ist rechtswidrig. Sie verstößt gegen höherrangiges Recht. Es ist schlicht nicht nachvollziehbar, warum jetzt diese Schiffe unsicherer sein sollen. Das ist eine klassische Bauart wohl auf dem Schiff, auf dem ich hier gerade sitze. Wir haben dieses Schiff für viel Geld gekauft. Das wurde jetzt sowieso alles verzögert wegen Corona und jetzt muss das endlich in Einsatz. Das heißt, auch unser Eigentum wird beeinträchtigt. Also es gibt verschiedene Ansatzpunkte, wo wir sagen, das geht so nicht, diese Verordnungsänderung muss fallen. Das ist letztlich auch ein politischer Angriff, ein ganz gezielter politischer Angriff. Denn in der Begründung der Verordnung heißt es auch ganz konkret, es soll Seenotrettung, es sollen Beobachtungsmissionen, es soll Umweltschutz, humanitäre Einsätze sind da gezielt betroffen. Und das ist also was, da werden wir gerichtlich alle Register ziehen, damit genau dieser Einsatz für Menschenrechte, für die Rettung von Seenotgeratenen und auch im besten Fall für den Umweltschutz gleich mit, dass wir diese Verordnungsänderung zu Fall bringen. Wisst ihr von anderen Fällen, wo das auch zur Anwendung kommt, oder kommt das nur gezielt jetzt für die Seenotrettung in eurem Fall zum Einsatz? Also wir wissen, wer alle diese Informationen über die Rechtsänderung zugestellt bekommen hat. Das ist auch die Organisation Mission Lifeline, das ist auch die Rettungsorganisation Rescue Ship, die auch Beobachtungen und Rettungen schon gemacht hat. Das ist aber auch Greenpeace. Wir sind jetzt die Ersten, bei denen das tatsächlich insofern Anwendung findet, dass Mare Liberum seine Schiffe gar nicht mehr benutzen darf. Das kann aber auch sein, dass andere Schiffe durchaus, das sind Schiffe, die über 8 Meter lang sind, unter 25 Metern, wenn die auf dem Meer eingesetzt werden, dann sind andere Organisationen in dem gleichen Feld durchaus betroffen. Wenn man dem Wortlaut jetzt folgt und es konsequent angewendet wird, was da geändert wurde rechtlich, auch das ist ein Punkt, dann würde das wahrscheinlich riesige Ausmaße bekommen. Und das führt nochmal zu dem Punkt. Also angewandt wird es nur bei uns, wenn es um Rechte von Geflüchteten geht. Da wird es konsequent angewendet, denn diese rechte deutsche Regierung und vor allen Dingen der rechte Verkehrsminister Scheuer wollen keine Geflüchteten hier in Deutschland. Und die wollen die an den Grenzen Europas gleich irgendwie abblocken. Und alles, was darauf aufmerksam macht wie wir oder was konkret eingreift, ist unliebsam und das soll gestoppt werden. Ob das in anderen Bereichen genauso durchgesetzt wird, das ist wahrscheinlich noch fraglich. Auf jeden Fall ist es noch offen. Und auch das zeigt wiederum, dass diese Verordnung als Ganzes fallen muss. Denn es ist einfach nur ein perfides Mittel, hier mit Sicherheitsargumentationen letztlich die solidarische Arbeit mit Geflüchteten zu unterbinden. Kannst du uns vielleicht noch eine kurze Zusammenfassung der aktuellen Situation in der Ägäis geben? Du bist da vielleicht im Bilde und kannst einen guten Bericht davon abgeben? Ja, ich kann es probieren. Seit Anfang des Jahres wissen wir von 150 illegalen Pushbacks in der Ägäis. Die sind dokumentiert. Das heißt, es betrifft mindestens 5.000 Menschen, 5.000 Personen, denen die Rechte genommen wurden, einen Antrag auf Asyl zu stellen, die an den Grenzen auf See zurückgedrängt wurden, illegal über die Grenzen der Türkei. Und das wird auch tatsächlich immer grausamer. Also es gab die maskierten, vermutlichen Küstenwachen. Es gab das Aussetzen von Leuten auf kleinen Inseln, die quasi nur Steine sind, die dann da von der türkischen Küstenwache auf der Seite wieder abgeholt werden mussten. Es gab sogar die Fälle, dass Leute, die es schon geschafft hatten, sogar das Land zu erreichen in Griechenland, in Rettungsinseln wieder rübergezogen wurden und da ausgesetzt wurden, in Rettungsinseln, das muss man sich mal vorstellen, wieder auf der türkischen Seeseite. Und wir haben jetzt sogar in dieser Woche einen dokumentierten Pushback mit wirklich vielen Schiffen im Einsatz. Da gibt es Fotos und auch einem NATO-Schiff, einem deutschen NATO-Schiff, was wirklich ganz, ganz viele Fragen aufwirft, wer da eigentlich diese nach internationalem Recht ganz klar illegalen Handlungen, nach menschenrechtlichen Gesichtspunkten sowieso katastrophalen Pushbacks, also das Zurückdrängen über die Grenzen, die Behandlung der Menschen auf See. Wer das alles beobachtet und wer da alles nicht eingreift, ja, mindestens mal das, wer da eingreift und sie den Rechten beraubt, aber wer auch da ist und nicht hinsieht oder keine Konsequenzen daraus zieht, wenn dieses illegale Treiben beobachtet wird. Das passt ja alles irgendwie in so ein großes Bild, dass man irgendwie meint, mit dem Türkei-Deal eine Möglichkeit gefunden zu haben, die Menschen zurückzudrängen und dieses Problem von Europa fernzuhalten. Das funktioniert ja aber überhaupt nicht. Ja, also die europäische Politik versucht leider nicht in erster Linie die Fluchtursachen zu bekämpfen und den Menschen, die akut in Flucht sind und deren Leben bedroht ist, dieses möglich zu schützen und Menschen menschlich zu behandeln. Da gibt es ganz klar zwei Klassen. Da gibt es die mit dem europäischen Pass, die im besten Fall weiß sind, und da gibt es die irgendwie von außen irgendwas wollen. Das ist sozusagen das Mindset, was wir immer wieder beobachten bei europäischen Behörden und auch in vielen Fällen in der deutschen Regierung. Mit dem EU-Türkei-Deal hat man ja genau das versucht, lieber zu bezahlen, in dem Fall Erdogans Regierung, damit möglichst viele Menschen zurückgehalten werden und gar nicht erst auf die Reise gehen können, beziehungsweise wieder zurückgenommen werden, wenn sie aus Sicht der Behörden illegal Griechenland erreicht haben. Es funktioniert aber nicht. Also es funktioniert in ganz vielerlei Hinsicht nicht. Menschen werden so zum Spielball der wirklich grausamen internationalen Politik. Wir haben das erlebt Anfang des Jahres, wie Erdogan die Leute in Busse gesetzt hat, an die Grenze gefahren hat und dann wirklich viele auf sich ins Boot gesetzt haben und wieder zu katastrophalen Situationen kommt. Das ist letztendlich gerade immer noch die Folge. Das ist ein Klima, was geschaffen wird, wo auch die griechischen Küstenwachen so grausam handeln können, weil Europa lieber die Menschen geschlagen und im Zweifelsfall tot auf der anderen Grenzseite haben möchte. Und das ist auch das ist genau die Linie, die uns gerade auch trifft. Also Andreas Scheuer, dem ist es offensichtlich viel lieber, die Menschen ertrinken irgendwo. Hauptsache, sie erreichen jetzt hier nicht unser Land. Das ist sozusagen eine Situation, die für die Menschen, selbst wenn sie es schaffen, in den Lagern, in den EU-Hotspots wie Moria oder Vial, da gibt es jetzt erste Corona-Fälle. Man kann wirklich froh sein, dass es bisher nicht zu einer noch größeren Katastrophe kam. Aber da sind Zehntausende Menschen, die vor sich hin vegetieren, denen die Möglichkeit genommen wird, da weiter zu ziehen oder irgendwie ihr Leben selbst zu gestalten. Und es sind wirklich schlimme Bedingungen an den Grenzen, die bewusst geschaffen werden, dass wenn die Leute es doch schaffen, dass sie schlecht behandelt werden, um möglichst abschreckend Europa dicht zu machen. Vielleicht kannst du noch mal so ein Bild zeichnen von der geografischen Situation, weil die Ägäis ist ja nicht groß. Also die wirklich enge Situation in der Ägäis ist so, dass teilweise nur 10 Meilen zwischen dem türkischen Festland und den griechischen Inseln liegen. Das ist also ein sehr, sehr enges Gebiet. Und in der Mitte dazwischen verläuft dann die fiktive Seegrenze. Das ist also so, das muss man sich vorstellen, man kann da rüber gucken, man sieht es. Es ist weiter, als man denkt, zu schwimmen oder auf dem Boot, aber man sieht es. Und die Seegrenze sieht man aber natürlich nicht. Und an dieser Seegrenze patrouillieren aber eben auch die Küstenwachen. Und dann ist sozusagen nach internationalem Recht immer die Frage, wenn Leute die Grenze überquert haben, haben sie eigentlich das Recht, einen Antrag auf Asyl zu stellen. Und sie dürfen auf keinen Fall einfach wieder zurück über die Grenze zurückgeschoben werden. Und das ist das, weil das sind diese Pushbacks, die wir leider viel zu oft beobachten. Genau, es gibt die Insel Lesbos, da sind wir hauptsächlich aktiv bisher gewesen mit Mare Liberum. Unser Schiff liegt auch gerade quasi direkt vor Lesbos. Wir waren auch schon auf anderen Inseln aktiv. Das ist ein relativ kleiner Raum, die Ägäis, wie du sagst. Andererseits ist es auch ein ziemlich großer Raum. Also das mit einem Schiff zu beobachten mit einem ist nicht möglich. Wir waren an verschiedenen Stellen, haben gesehen, dass es eigentlich auch sinnvoll, allein im Norden und im Süden von Lesbos präsent zu sein. Das ist was man nicht gleichzeitig beobachten kann. Es ist aber auch sinnvoll auf anderen Inseln wie Chios, wo es eine ähnliche Situation gibt. Ja, oder zum Beispiel oder Samos oder Leros. Es gibt andere Inseln, wo es auch wahnsinnig wichtig ist, da zu sein. Auch dort gibt es Überfahrten von Geflüchteten, auch dort gibt es teilweise diese Hotspots, auch dort gibt es immer mal wieder Tote. Das sind Regionen, die wir auch mit beobachten wollen. Und deswegen haben wir gesehen, wir müssen eigentlich ein zweites Schiff haben. Das haben wir Anfang des Jahres, also noch bevor jetzt diese ganze Änderung kam, haben wir uns dafür festgelegt, dieses Schiff zu übernehmen und haben dafür hohe Kosten auch aufgewendet, um ein größeres Gebiet und andere Inseln mit zu beobachten. Und darauf sitzen wir jetzt und dürfen nicht in Einsatz. Also das ist wirklich ganz, ganz schwierig für uns auch als Verein. Da brauchen wir auf jeden Fall Unterstützung, denn so klein das auf der Karte aussehen mag, da passieren schreckliche Dinge, die wir auf jeden Fall verhindern wollen. Und wir wollen uns weiter für die Rechte von Geflüchteten und für Solidarität in Europa einsetzen. Und dafür haben wir hier das zweite Schiff, auf dem ich mich gerade befinde. Und wir wollen das unbedingt in Einsatz nehmen. Ja, vielen Dank für das Gespräch. Vielleicht hast du eine Idee, was Menschen hier in Halle, Berlin und Deutschland machen können, um euch zu unterstützen? Also man kann immer mit vielen Sachen unterstützen. Was die Seebrücke zum Beispiel macht, ist ganz, ganz wichtig für uns, weil es erstmal auch Rückhalt gibt, moralisch, aber auch politisch in Deutschland. Es gibt also, wenn man sich ausspricht für die Sache, für die Rechte von Geflüchteten, öffentlich äußert, das ist schon immer viel. Man kann auch auf Politiker zugehen, man kann jetzt, wenn man sich in Süddeutschland befindet, auch Druck auf die CSU in dem Fall ausmachen, weil es ein CSU-geschütztes Ministerium ist, was das jetzt gerade verursacht in unserem Fall. Man muss auch sagen, man kann uns auch einladen, wir kommen gerne vorbei berichten mal über die Situation. Schlicht geht es oft natürlich auch ums Geld. Was wir machen, kostet Geld, ein Schiff kostet Geld. Spenden einzuwerben oder selber zu spenden, hilft uns natürlich immer ungemein. Ja, damit sind wir auch am Ende dieser Mittagspause hier im Programm von Radio Plau in Leipzig angelangt, bei etwas kühleren Temperaturen heute. Als nächstes hört ihr hier das Mittagsmagazin, das wir immer von Radio Korax übernehmen ab 13 Uhr. Und wir hören noch mal kurz ein bisschen Musik, nämlich die Gruppe Dead Moon. Don't burn the fires.